Radio Unity. Transvision. We'll be right back. We'll be right back. Let me tell you once again. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this?

Transvision. Yeah, ladies and gentlemen, just at the moment, keep on the spinning the turntables, coming straight from the USA, Miami. And you know what? He plays great stuff from the USA. Mr. George Acosta is in the house. Here we go. Denkt dran, Leute, jeder Titel, der auf den Plattenspieler liegt, unmittelbar nach dem Laufen in der Playlist. Also nicht vergessen. Und anschließend Marc Lagros. Also der Marc. Mr. Brian. Here we go. Turn off the light. Take a deep breath. Unity. Transvision. Ja, liebe Leute, ich sag's nochmal für alle, die es noch nicht wissen. Heute bei uns zu Gast, direkt aus USA, Miami, Mr. George Acosta himself. And he got a very, very particular homepage, ladies and gentlemen. www.georgeacosta.com. Also wer das mal abchecken will, kann das gerne mal tun. Er freut sich über jeden Eintrag in seinem Gästebuch, über jeden Besuch, über seine, beziehungsweise auf seiner Homepage. Und ich sag mal eins, this guy right here, he's very, very great. Transvision, jeden Donnerstagabend. Jeden Mittwochabend, meine ich. Ich bin schon wieder beim Donnerstag. Jeden Mittwochabend ab 21 Uhr mit DJ Frost und André Visio. Danke an Nils van Gogh. Jetzt an den Decks, George Acosta. Here we go. Thank you. We'll be right back.

Follow.